Good morning. Guten Morgen. Listen, you remember we talked yesterday? Hör zu, erinnerst du dich, worüber wir gestern gesprochen haben? That unsurrendered people, they think that they know what God wants, but it's only because of the lack of surrender. Dass Menschen, die nicht hingegeben sind, wissen, was Gott will, aber es ist nur wegen ihrem Mangel an Hingabe. I'll tell you a true story. Ich erzähle dir eine wahre Geschichte. It's funny but sad. Es ist lustig, aber traurig. I was traveling to another country one day to preach. Eines Tages reiste ich in ein anderes Land, um zu predigen. And some people from the church wanted to take me out for lunch. Und Leute der Kirche wollten mich für das Mittagessen einladen. And they said, Reinhard, where do you want to go? Choose the restaurant. Und sie sagten, Reinhard, wo möchtest du hingehen? Wähle das Restaurant aus. And it was in America. Es war in Amerika. In America there's a restaurant that I liked when I used to live there. In Amerika gibt es ein Restaurant, das ich sehr mag, als ich dort lebte. It's called Panera Bread. Es heißt Panera Bread. It's a simple restaurant, kind of being a restaurant than a fast food, kind of. Maybe upper class fast food. Es ist ein einfaches Restaurant, etwas zwischen Restaurant und Fast Food, sagen wir. Es ist ein einfaches Restaurant, etwas zwischen Restaurant und Fast Food. Gehobene Klasse Fast Food. I liked it because they had a really, really good salad. Ich liebte es, weil sie richtig, richtig guten Salat hatten. But my favorite food there was the cheese and broccoli soup in the sour bread, in the sourdough bread bowl. Aber mein Lieblingsessen war Brokkoli-Käsesuppe mit Salat und Brot. You know, I ate the creamy soup and then tore off the piece of bread. It was so good. Ich liebte es, eine cremige Suppe und ein Stück Brot. Es war so gut. So I was so excited that these people wanted to honor me so much. Ich war so aufgeregt, dass diese Menschen mich so sehr ehren wollten. And I said, oh, thank you for letting me choose. Please, I really want to go to Panera Bread. Ich sagte, danke, dass ich wählen kann. Ich möchte wirklich gerne zu Panera Bread gehen. They picked me up and you know where they took me to? Sie holten mich ab und weißt du, wo sie mich hinbrachten? Took me to a very expensive Brazilian steakhouse. Sie brachten mich zu einem wirklich teuren brasilianischen Steakhouse. And they were so proud of themselves. Und sie waren so stolz über sich selber. And I was so disappointed. Und ich war so enttäuscht. I thought like, you ask me where I want to go to eat. I want a simple bread and soup and you take me to this expensive fancy restaurant. I don't want to be here. Ich dachte, ihr fragt mich, wo ich hingehen will. Ich will einfach Suppe und Brot. Und ihr nehmt mich zu diesem ausgefallenen Restaurant. Ich will nicht hier sein. But isn't that what we do with God? Aber ist es nicht das, was wir mit Gott machen? We give God what we want to give him because we think that's what he wants. Wir geben Gott, was wir ihm geben wollen, denn wir glauben, dass er das will. That's not true worship. Das ist nicht wahre Anbetung. True worship is to be so surrendered that you feel his heart and then you do what he wants you to do. Wahre Anbetung ist, so hingegeben zu sein, dass du sein Herz fühlst und dann das tust, was er von dir will. You know, as we ate there at the restaurant, weißt du, als wir in diesem Restaurant aßen, suddenly, here's what the people said. Sagten die Leute plötzlich, Reinhard, we brought you here because we love this restaurant. Reinhard, wir brachten dich hierher, weil wir das Restaurant lieben. They said, this is our favorite restaurant. Sie sagten, das ist unser Lieblingsrestaurant. And I thought to myself, und ich dachte so bei mir, hang on a minute. Warte mal. So it's not about me anymore, it's about you. Also geht es nicht mehr um mich, sondern um euch. It's like, it's your favorite restaurant. So wie es ist euer Lieblingsrestaurant. But I told you what I want. Aber ich sagte euch, was ich will. And that's how we are so often with God, because we're not surrendered, we're not true worship. Und das machen wir so oft mit Gott, weil wir nicht wahrhaftig hingegeben sind, weil wir nicht wahre Anbeter sind. If we are true worshipers, completely surrendered, we will always hear and feel the heart of God. Wenn wir wahre Anbeter sind, völlig hingegeben, werden wir immer das Herz Gottes hören und fühlen. True worship is always about him, never about us. Bei wahrer Anbetung geht es immer um ihn, nie um uns. Look, you can praise God however you want to. Schau, du kannst Gott loben, wie auch immer du willst. You can sing the songs that you want to sing to God. Du kannst die Lieder singen, die du Gott singen willst. But I want you to really understand that that has nothing to do with biblical worship. Aber ich will, dass du wirklich verstehst, dass dies nichts mit biblischer Anbetung zu tun hat. You know, here's the interesting thing. Weißt du, hier ist das Interessante. In the Jewish culture, Mary acted really, really, really wrong. In der jüdischen Kultur handelte Maria wirklich, wirklich falsch. Yet, Jesus rebuked Martha, not Mary. Und dennoch tadelte Jesus Martha, nicht Maria. In the Jewish culture, you don't have a rabbi coming to your house and then you sit down and don't serve him. In der jüdischen Kultur kommt kein Rabbiner in dein Haus und dann setzt du dich hin und dienst ihm nicht. Look what Mary did. Schau, was Maria tat. Mary sat at the feet of Jesus, surrendering to him, humbly soaking up every word that came from his mouth. Maria saß zu den Füßen von Jesus, hingegeben, ergeben, und sie sog jedes Wort auf, das aus seinem Munde kam. Defying her own culture. Sie verneinte ihre eigene Kultur. Don't you think that if Jesus would have wanted Mary to fix some food, he would have told her and she would have jumped up and done it? Denkst du nicht, dass wenn Jesus Maria gebeten hätte, ihm Essen zu machen, er es ihr gesagt hätte, sie aufgesprungen wäre und es gemacht hätte? She was so surrendered to Jesus that she just wanted to be there and find out what was on his heart. Sie war Jesus so hingegeben, dass sie einfach da sein wollte und herausfinden wollte, was auf seinem Herzen war. You know, many people want to serve Jesus, but they've never learned to worship him means to surrender him. Weißt du, viele Menschen wollen Jesus dienen. Doch sie haben nie gelernt, ihn anzubeten, sich ihm hinzugeben. This is not what God seeks. Das ist nicht, was Gott sucht. God is seeking for true worshippers. Gott sucht wahre Anbeter. People learn to still and quietly sit at his feet and say, I surrender, I surrender, I surrender. Leute, die lernen, still zu seinen Füßen zu sitzen und sagen, ich gebe mich hin, ich gebe mich hin, ich gebe mich hin. And then they feel his heart. Und dann fühlen sie sein Herz. And then they do what he wants them to do. Und sie tun, was er will, dass sie tun. He's right now seeking truly surrendered people. Gerade jetzt sucht er wahre, hingegebene Menschen. Are you willing to be true worshippers? Bist du gewillt, ein wahrer Anbeter zu sein? Mary was. Maria war es. It wasn't about sitting at the feet of Jesus and listening. Es ging nicht darum, zu den Füßen Jesu zu sitzen und zuzuhören. It about not doing what I think he wants me to do. Es geht darum, nicht das zu tun, was ich denke, dass er von mir will. But doing what he actually wants me to do. Aber das tun, was er tatsächlich von mir will. He said she's done the better job. Er sagte, sie hat die bessere Arbeit gemacht. She chose the part. She's right here at my feet surrendered. Sie wählte das Richtige. Sie ist hier zu meinen Füßen. Hingegeben. See you tomorrow. Sehe dich morgen.